Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mittlerweile die vierte Folge von Uncommon Taste. Mit mir, Merlin, und dem etwas kranken Joe. Korrekt, dem etwas kranken Joe. Auch heute haben wir wieder einige News und ein Hauptthema für euch, sowie zwei Tasties. Wie ihr schon hört, ist Joe ein wenig krank. Joe, wie geht's dir? Du bist nicht so ganz fit irgendwie? Nee, ich habe mir leider hier in Belgien eine Erkältung zugezogen, aber da es letzte Woche ungefähr alle anderen Austauschstudenten ebenfalls erkältet waren, war das eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es passiert. Aber ansonsten geht's mir hier sehr gut. Das belgische Bier schmeckt gut, die belgischen Fritten auch und das ist ja das die Leute sind nett. Belgische Krankheiten im Austausch gegen belgisches Bier und belgische Fritten. Sehr gut. Ja, genau. Mir geht's an sich auch ganz wunderbar. Ich bin sehr zufrieden mit allem. Werd langsam auch krank, so weil hier auch langsam alle krank werden. Aber noch halte ich mich einigermaßen über Wasser. Wir werden heute mal etwas Neues probieren mit den News. Und zwar haben wir beschlossen, dass wir, gerade auch in Anbetracht der derzeitigen News-Situation, weil es nämlich eher kleinere News gibt, aber davon wesentlich mehr, etwas kürzeres Format haben bei den einzelnen News-Stories, die wir behandeln. Wir werden die nur kurz ansprechen, grob unsere Meinung sagen kurz und dafür aber einfach ein paar mehr mit reinnehmen. Diese Woche haben wir also anstatt den normalen 2-3 News 5 News und behandeln die einfach ein bisschen kürzer. Ich fange mal kurz mit der News-Übersicht an. Diese Woche werden wir als erstes reden über die Tierschutzorganisation PETA und inwiefern die diese Woche videospielbezogen Schlagzeilen gemacht hat. Dabei geht es auch um Pokémon, ein sehr spannendes Thema. Joe wird es gleich mal kurz zusammenfassen. Dann gibt es von Microsoft ein Research-Team, das in Cambridge arbeitet und zwar an einem Projekt, das nennt sich Digits. Das ist ein neuartiger Controller, der in Zukunft Tastatur und Maus ersetzen soll, im Idealfall für den PC. Dann gab es noch eine interessante News aus den USA. Genauer gesagt aus dem Bundesstaat Maine. Da geht es um eine Frau, eine junge Dame, die eine demokratische Kandidatin für einen Sitz im Senat des Bundesstaats Maine ist. Und die junge Frau ist World of Warcraft-Spielerin und da gab es einen kleinen Eklat drüber. Auch das werden wir kurz ansprechen. Dann startet ab nächster Woche die MechWarrior Online Open Beta. Zwar nur in Nordamerika, aber da werde ich euch auch noch gleich ein paar Sachen zu sagen. Und als letztes gab es noch ein Interview mit dem Produzenten von der Tales-Reihe, mit Hideo Baba. Der hat etwas zur Lokalisation gesagt. Und ganz am Schluss wird Joe noch eine extrem spannende und wahrscheinlich bisher noch nicht gehörte News zu Final Fantasy Versus 13 bringen. Ich bin selbst schon ganz gespannt. Weltexklusiv hier bei uns im Podcast quasi. Also könnt ihr euch schon mal sehr drauf freuen. Danach im Hauptthema werden wir über ein relativ großes Thema reden, das uns beiden sehr am Herzen liegt. Dadurch, dass wir, wie gesagt, relativ viele News haben, aber dafür keine richtig großen, haben wir uns diese Woche ein Thema rausgegriffen, das also nicht direkt auf eine News-Story sich bezieht. Und zwar werden wir über Retro-Spiele reden, allerdings nur im weitesten Sinne. Wir reden allgemein über den derzeitigen Stand quasi der Dinge in der Videospielindustrie. Wie sieht es aus mit der Rückbesinnung auf alte Werte? Haben wir gerade auch im Videospielmedium eine große Retrowelle. Wie sieht es mit klassischen Spielkonzepten aus? Wie überleben die in der modernen Industrie? All das wollen wir nachher einmal ein bisschen ausführlicher besprechen. Dann würde ich sagen, legen wir los. Joe startet mit einer sehr interessanten News über PETA. Genau. PETA, die Tierschutzorganisation, wird bei einigen von euch vielleicht bekannt sein, die in letzter Zeit auch schon mit diversen Videospiel-News auf sich aufmerksam gemacht hat. Und diesmal geht es um das jetzt bald oder erscheinende Pokémon Black and White 2. PETA hat dazu ein eigenes Flash-Game herausgebracht, PETAs Pokémon Black and Blue, in dem es darum geht, dass man versucht, die Pokémon aus den Fängen ihrer bösen Trainer zu befreien und sie in die Freiheit zu holen. Denn es ist ja allgemein bekannt, dass Pokémon, wenn sie gefangen sind, in kleinen, engen Pokébällen überleben müssen. Das sind Zustände, die natürlich von Tierschutzorganisationen nicht geduldet werden können und dementsprechend möchte man natürlich dafür Awareness schaffen. Natürlich hat das Ganze natürlich die Funktion, dass man Pokémon mehr oder weniger als Ersatz für die hiesigen Tiere nimmt, aber meiner Meinung nach, ja. Genauso wie bei der Aktion mit Mario, der in einem Tanuki-Kostüm dargestellt wurde, finde ich das ein bisschen fragwürdig, Pokémon dafür viel zu verwenden, weil ich meine, Pokémon gibt's halt nicht und ich glaube auch nicht, dass jemand wie ich, der mit 7 Jahren Pokémon Blau gespielt hat, jetzt heute versucht, irgendwelche Hunde oder irgendwelche Tauben in einen Pokéball reinzuzwängen und sie dann zum Kämpfen zu bewegen. Also ich glaube nicht, dass selbst ein 7-jähriges Kind sowas, ja, durch das Spielen von Pokémon eingeimpft bekommt. Ja, allerdings, ich muss mir auch gerade schon, während du das nochmal erzählt hast, ich meine, ich kenne die News ja schon, ich muss mir trotzdem das Lachen verkneifen. Das ist eine so abstruse Story, dass es schon wieder echt fast lustig ist, wenn es nicht auch ein bisschen traurig wäre. Ist vollkommen korrekt, Peter. Ihr müsst definitiv eine Tierart ganz spezifisch schützen, nämlich Pokémon. Die werden hier auf der Welt ganz klar misshandelt und zu Kämpfen gezwungen. Illegale Hahnkämpfe in Mexiko, habe ich gehört, werden mittlerweile von Pokémon ausgefochten. Ja, vor allem muss man ja dazu sagen, es gibt ja ein paar Pokémon, die gibt es ja nur noch einmal auf der Welt, so wie Mewtwo oder Zapdos. Also die müssen, da sollte man besonders aufpassen, dass diese Viecher nicht auch noch aussterben. Richtig, genau. Vielleicht sollte man sie einfangen und dann aber zum Züchten zwingen. Wiederum finde ich sehr sinnvoll. Ja, völlig bescheuert eigentlich irgendwie. Ich meine, natürlich, man will damit natürlich eigentlich nicht darauf aufmerksam machen, zumindest nur teilweise habe ich irgendwie das Gefühl. Manchmal habe ich auch das Gefühl, sie wollen doch auch darauf aufmerksam machen, dass Pokémon gequält werden. Aber das hat natürlich schon einen realweltlichen Hintergrund, aber trotzdem, finde ich, ist das Ganze ein ziemlicher Griff ins Klo. Man hätte da sich schon vielleicht wirklich echte Beispiele aus der echten Welt raussuchen können, also wäre nützlicher gewesen. Richtig, wäre vielleicht weniger lächerlich gewesen, könnte man auch sagen. Naja, genau. Nächste News, es geht dabei um ein Projekt, das nennt sich Digits. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Es gibt ein Forschungsteam von Microsoft in Cambridge, also in Großbritannien. Und die arbeiten derzeit an einem neuen Device, das quasi zur Steuerung des PCs genutzt werden wollen. Entstanden ist das Ganze, weil sie halt etwas haben wollten, das ein bisschen genauer und ein bisschen alltagstauglicher ist als Microsofts Kinect, das es ja schon gibt. Und das vor allem auch zum Spielen genutzt werden kann. Und das Projekt derzeit, der erste Prototyp steht, es gab ein Interview mit dem New Scientist Magazine und es ist wirklich sehr interessant, das Ganze ist ungefähr so groß wie so zwei Tischtennisbälle, wenn man sie aneinander klebt, das trägt man um das Handgelenk, es sind mehrere LEDs, die Handfläche anstrahlen und quasi genau die Bewegung der einzelnen Finger aufnehmen. Und mit einigen einfachen kleinen Gesten kann man dadurch schon in einem virtuellen Raum oder auch allgemein Anwendungen steuern, auch den PC steuern und letztendlich soll man damit auch spielen können. Zurzeit ist es noch relativ groß und es braucht auch eine Kabelverbindung zum Laptop. Der spätere Plan ist, dass es ungefähr so groß ist wie eine Armbanduhr und kabellos funktioniert und man damit quasi später dann nicht nur den Computer steuern kann, sondern auch Spiele. Das Ganze sieht sehr, sehr interessant aus, wirkt auf jeden Fall auch schon sehr ausgereift. Es gab ja schon seitdem Kinect draußen ist einige Versuche, Kinect irgendwie an den PC anzubinden, war zum Teil auch sehr erfolgreich und quasi Kinect zu nutzen, um damit ohne weitere Eingabegeräte den PC zu bedienen. Das war schon halbwegs erfolgreich, jetzt arbeitet Microsoft selbst an den Umsetzungen, was natürlich vielversprechend ist und wie es bislang aussieht, scheint es auch recht gut zu funktionieren. Falls euch das interessiert, wir packen wieder einen Link rein, es gibt ein sehr schönes Video, wo demonstriert wird, wie das Ganze funktioniert. Durchaus spannend, sollte man mal im Auge behalten, würde ich sagen. Ja, ich habe das Video gesehen und ich als Gegner von Motion-Steuerung eigentlich muss auch sagen, was mich halt bisher an Motion-Steuerung am meisten gestört hat, ist eben die Eingabegenauigkeit, also weder die Wii noch die PlayStation Move noch Kinect haben eine ausreichende Bewegungserkennung, dass ich wirklich sagen will, dass das wirklich gut zum Spielen eignet, meiner Meinung nach. Aber was man mit dem Video gesehen hat, macht auf jeden Fall Lust auf mehr und ich denke auch, wenn so ein System rauskommt, dass dann auch für mich Motion-Steuerung dann sehr viel interessanter wird, wenn ich dann auch wirklich das Gefühl habe, wirklich die Kontrolle über das zu haben, was ich machen möchte und was nicht. Ja, zumal die Gesten auch wesentlich kleiner sind. Also man benötigt wirklich nur relativ kleine, einfache Gesten. Dadurch, dass es wirklich die Hand beobachtet, reicht schon das einfache Zucken eines Fingers aus, um etwas auszulösen. Im Gegensatz zu Kinect, wo man eher größere Bewegungen machen muss und ist dadurch auch wesentlich alltagstauglicher. Also durchaus spannend. Genau, aber kommen wir jetzt nun zur nächsten News. Und zwar aus den USA, wo ja momentan im ganzen Land Wahlkampffieber ist. So auch in den Wahlkämpfen in den kleineren Staaten. Und zwar geht es im US-Bundesstaat Maine momentan um Sitze im Senat dieses Bundesstaates und die demokratische Kandidatin dort muss momentan viel Kritik von ihren republikanischen Gegnern einstecken, da sie eine Schurkin in World of Warcraft spielt. Und anscheinend haben sich die Republikaner darauf fokussiert, genau dieses Element im Lebenslauf dieser Kandidatin rauszupicken, nämlich es gibt eine ganze Webseite, in denen sie Forenbeiträge von dieser Kandidatin rausgesucht haben, in dem sie von künftigen Raids spricht, darüber, dass sie so gerne mit ihrem Schurken Steps macht, dass sie da Leute absticht, dass sie jetzt gleich einen Boss killen geht und so weiter. Und als Fazit wird dann drunter gesetzt, dass so ein Kandidat natürlich überhaupt nicht in der Lage ist, in der realen Welt eine Staatssenatorin zu sein, da sie sich die ganze Zeit nur in einer Fantasy-Welt aufhält, die nichts mit der realen Welt zu tun hat. Also man möchte also darauf hinweisen, Videospieler können doch gar nicht Politiker sein, denn die leben ja in ihrer eigenen Welt und haben keine Ahnung von der realen Welt. Durchaus korrekt. Naja, wenn ich mir da so manche Aussagen von irgendwelchen anderen republikanischen Kandidaten momentan anschaue, dann habe ich eher Angst vor Leuten, die keine Videospiele spielen. Ja, stimmt. Von daher auch wieder eine News, die man getrost in den Bereich lächerlich einordnen kann. Aber ja, ist man von Amerikanern ja leider mittlerweile gar nicht mehr anders gewohnt manchmal. Richtig, das ist schon wieder so eine Sache, die man als Kuriosum unter Amerika abordnen kann, das stimmt schon. Aber ne, wenn man jetzt bedenkt, es ist ja immer wieder sehr interessant, wenn man jetzt bedenkt, wie viel Einfluss doch dann so eine Wahl in Amerika doch noch auf den Rest der Welt hat, dass es da schon durchaus relevant ist, was da für ein Kandidat letztendlich rauskommt, auch für uns hier in Europa, sodass man dann trotzdem noch wieder mit so einem lachenden und einem weinenden Auge darüber gucken muss, wenn sowas wieder passiert. Ja, ist halt dieses typische, gerade in den USA hatte ich eigentlich gedacht, dass gerade in dem Bereich Videospiele vielleicht doch noch eine etwas andere Wahrnehmung da ist. Und natürlich, das sind republikanische Kandidaten, die nutzen alles, was sie irgendwie nutzen können. Und es ist jetzt auch nicht klar, ob diese Kampagne in irgendeiner Form Wirkung zeigt. Das ist ja eigentlich das, was wirklich entscheidend ist. Ob die Wähler darauf reagieren und auch sagen, das ist ja völlig bescheuert, oder ob die Wähler sagen, naja, ihr könnt uns erzählen, was ihr wollt. Schlimm finden wir das persönlich nicht, weil wir auch alle World of Warcraft spielen. Was ja effektiv bei, naja, mittlerweile nur noch 10 oder 9 Millionen Abonnenten ja sogar vielleicht der Fall sein könnte. Bei dem einen oder anderen. Aber trotzdem, ja, keine Ahnung. Natürlich, wir Spieler sind definitiv nicht für politische Ämter geeignet. Spieler sind verrückt, definitiv Amoklauf gefährdet und solche Sachen, das kennen wir ja alles schon. Richtig. Aber zumindest geht es ja bei der Wahl zum Glück nicht um zwischen Barack Obama und Mitt Romney. Also. Wenn Barack Obama World of Warcraft spielen würde, würde ich definitiv mir in irgendeiner Form in den nächsten 2 Monaten noch eine Staatsbürgerschaft besorgen, um auch wählen zu gehen. Das wäre definitiv mein Entscheidungsgrund, um einen Kandidaten zu wählen. Wenn einer von den beiden World of Warcraft spielen würde, würde ich den sofort wählen. Ich würde sofort seiner Gilde beitreten. Ja, nee, ich auch. Und in welcher Gilde bist du? United States President for the World. Gildenleiter ist Barack Obama oder Mitt Romney. Fantastisch, das wäre geil. Ja, wo wir gerade schon im Online-Bereich sind, kommen wir zur nächsten News, nämlich MechWarrior Online. Die Beta startet ab dem 16. Oktober offiziell die offene Beta. Bislang gab es nur eine geschlossene Beta, die man sich quasi einkaufen musste. Jetzt startet die offene Beta. Für alle, die noch nichts von dem Spiel gehört haben, es ist ein Free-to-Play-Online-Spiel, Online-Action-Spiel. Vom Prinzip her ist es das alte MechWarrior. Ich hoffe mal, das wird den meisten doch noch etwas sagen. Man steuert also einen Mech aus der Innen- bzw. also Außenperspektive, kann den umbauen, kann verschiedene Waffen einbauen, kann dafür sorgen, dass man quasi etwas leichter ist und dadurch ein bisschen schneller, kann etwas mehr Waffen einbauen, dafür etwas langsamer sein, ein bisschen besser gepanzert und dergleichen und vom Prinzip her Actionspiel mit Mechs drin. Ich liebe die alten MechWarrior-Spiele. Ich habe letztens erst wieder eins von denen gespielt, MechWarrior 3, und muss sagen, es macht einfach einen Heidenspaß und ich freue mich ewig dolle drauf. Die offene Beta startet offiziell nur in Nordamerika. Es gab aber schon ein offizielles Statement von der Firma, die das entwickelt, und die haben gesagt, ja, sie starten nur in Nordamerika. Es gibt auch Pläne dafür, das Ganze in die anderen Länder der Welt zu bringen, namentlich natürlich Europa, aber das ist bislang noch nicht der Fall. Trotzdem können natürlich gerne auch Leute, die nicht in Amerika wohnen, an dem Programm teilnehmen, denn es gibt keine IP-Block. Das heißt also, jeder kann von auf der ganzen Welt auf diese Server zugreifen. Man muss halt damit rechnen, wenn die Server irgendwo weit im Ausland stehen, dass man zum Teil halt Latenzprobleme haben könnte. Man kann aber trotzdem teilnehmen. Ich werde definitiv dabei sein. Falls euch das interessiert, es gibt einen Link in der Beschreibung, die euch direkt zur Seite führt von MechWarrior Online. Und dann treffen wir uns vielleicht demnächst schon und schießen uns gegenseitig die Mech-Teile um die Ohren. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ja nicht so bewandt mit MechWarrior-Spielen. Hab selbst nur das erste MechWarrior auf dem Super Nintendo war das, glaube ich, mal gespielt. Und muss sagen, obwohl ich ein riesiger Fan von Mecha-Animes bin, dass mich bisher die wenigsten Mecha-Spiele wirklich überzeugt haben. Eigentlich das einzige ist Zone of the Enders, wo übrigens demnächst die HD-Collection rauskommt von 1 und 2. Wer dieses Spiel noch nicht gespielt hat, bitte unbedingt spielen. Absolute Meisterwerke meiner Meinung nach. Ich weiß auch nicht. Die meisten Mecha-Spiele, da regt mich irgendwie die Beweglichkeit dieser Mechas immer ein bisschen auf. Also ich mache es dann schon lieber, wenn ich das Gefühl habe, einen richtig gut beweglichen Mecha spielen zu können, wie eben bei Zone of the Enders. Ja, aber wie gesagt, wenn es Leute interessiert, bitte spielt. Macht Merlin fertig. Ich kann es momentan ja leider nicht. Richtig. Dann sucht mich raus. Ich werde noch meinen Nicknamen bekannt geben und dann könnt ihr euch direkt an mir rechnen für diesen lausigen Podcast, den wir alle zwei Wochen produzieren und euch damit auf die Nerven gehen. Okay, dann kommen wir jetzt aber auch schon zur nächsten News, nämlich hat sich Hideo Baba, Produzent der Tales-of-Reihe, in einem Interview über die Lokalisation oder Lokalisierungsarbeiten von Tales of Spielen für den Westen geäußert und er hat gesagt, er würde gerne diese Tales of Spiele sehr viel schneller in den Westen bringen. Das funktioniert momentan aber leider noch nicht so gut, da es einen hohen Übersetzungsaufwand gibt. Die Textlängen von Tales of Spielen sind sehr hoch und natürlich auch die Synchronisation. Man möchte das Feeling in der Synchronisation möglichst aufrechterhalten von der japanischen Version und das dauert alles ein bisschen. Allerdings bin ich der Meinung, 2 Jahre sind 2 Jahre zu viel. Im Vergleich zu vielen anderen, ebenfalls textschweren JRPGs, die einen Bruchteil dieser Zeit brauchen, muss ich einfach sagen, nicht gerade eine sehr zufriedenstellende Erklärung. Weitere Frage, braucht man denn wirklich eine englische Synchro? Tales of ist meiner Meinung nach ein so japanisches Rollenspiel, dass, glaube ich, die meisten Käufer mittlerweile ganz zufrieden damit wären, wenn man die japanische Synchro einfach drauflassen würde. Zumindest ich hätte es gerne so, dass ich einfach japanische Sprachausgabe mit englischen Untertiteln hätte. Und denke halt einfach, ich glaube, das Problem ist einfach noch, dass gerade bei der Entwicklung eines Tales of Spiels nicht von Anfang an entschlossen wird, ob man eine West-Version macht oder nicht. Weil sonst könnte man das wie andere Firmen auch es schon längst parallel lokalisieren lassen und müsste nicht erst noch warten, ob es überhaupt ein Okay von oben kommt. Man müsste gleich von Anfang an sagen, okay, wir machen auf jeden Fall eine internationale Version und dann wird das Ganze auch schneller gehen. Also ich glaube, die Problematik liegt nicht in der Synchronisation oder in der Übersetzung, sondern einfach darin. Vor allem, man muss auch dazu sagen, also ich meine, ich habe ja selbst noch nie ein Tales-Spiel gespielt, ich saß aber oft genug daneben, wenn du jetzt gerade Tales of Graces F gespielt hast und muss auch sagen, die englische Synchro war jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, wow, hat sich aber gelohnt, 2 Jahre darauf zu warten. Also die Sprecher sind solide, die Story ist natürlich auch an sich schon ein bisschen, ne, klischeehafter und sowas, das ist ja alles in Ordnung, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich sagen würde, wow, also diese englische Synchro brauchte ich dringend, würde ich auch sagen, naja, wenn die japanische Synchro wirklich gut ist, dann lass dir doch drauf und packt Untertitel. Aber, also. Ja, aber das ist ja eben das Problem. Westliche oder englische, amerikanische Stimmen passen ja generell zu Animes nicht. Und da Tales of wirklich fast wie ein spielender Anime ist, im Gegensatz zu Final Fantasy oder andere Spiele, passt es halt nur umso weniger. Deswegen würde ich mich da vor allem freuen, wenn man da die japanische Synchro, wenn es halt nicht anders geht, halt als DLC bereitstellen würde. Ich würde sogar theoretisch sogar ein paar Euro dafür bezahlen, wenn sie das machen würden. Also, wenn ihr das hört, Namco, macht das bitte. Ich zahle auch gerne dafür. Sehr fragwürdig, ob die uns zuhören, aber ja, ist ja schön. Wissen Sie schon mal auf jeden Fall, dass es eine Person gibt, die das machen würde. Genau, aber jetzt kommen wir zu der Nachricht, auf die ihr wahrscheinlich alle gewartet habt, nämlich es gibt Neuigkeiten zu Final Fantasy Versus 13. Ich habe mich ja erst vor 2 Folgen extrem darüber aufgeregt und in der aktuellen Famitsu gab es tatsächlich ein Interview mit Tetsuya Nomura, wo er über seine aktuellen Spieleprojekte redet. Und natürlich gab es da auch was zu Final Fantasy Versus 13. Und jetzt Achtung. Square Enix arbeitet weiter sehr hart daran, dass dieses Spiel fertig wird. Neue Infos gibt's aber dann irgendwann mal demnächst. Yay! Ja. Endlich die groß erwartete News, die viel besser macht. Richtig. Ich habe es nicht erwartet, dass so schnell wieder ein neues Game von Nomura kommt. Umso schöner, dass es jetzt gekommen ist. Vielleicht kriegen wir in den nächsten Wochen vielleicht wieder eine Nachricht, dass hart daran gearbeitet wird und dass man vielleicht 2015 mit neuen Infos rechnen kann. Oder so. 2015 mit einem neuen Trailer rechnen kann, der dieselbe Musik benutzt und dieselben Sachen zeigt wie vorher auch. Ja, ich denke, das kann man einfach so stehen lassen, oder? Diese News spricht eindeutig für sich. Ja. Da brauchen wir gar nichts mehr zu sagen. Also eigentlich könnte man diesen Podcast damit eigentlich schon beenden, weil... Alles gesagt quasi, was heute wichtig und relevant war. Ja, wunderbar. Dann gehen wir doch direkt nach dieser sehr schönen Botschaft in den Hauptteil über. Wie wir es vorhin schon angesprochen haben, werden wir heute so ein bisschen Richtung Retro-Spiele reden. Aber im Kern wollen wir nicht einfach nur Retro-Spiele abklappern, sondern wir wollen vor allem von der Rolle von Retro-Spielen in der heutigen Industrie reden und auch ein Stück weit von Spielen, die in dem Sinne gar nicht Retro sind, weil sie nämlich moderne Spiele sind, wie zum Beispiel Diablo 3 oder sowas wie ein Skyrim oder auch von mir aus ein Resident Evil oder Dragon Quest zum Beispiel, die aber eben zwar in modernen Spielen immer wieder erscheinen und veröffentlicht werden, aber trotzdem ein eher altes Spielprinzip benutzen. Das heißt also, wie ist die Rolle von klassischen Spielprinzipien und klassischen Entwicklern in der Industrie heutzutage, eine moderne Industrie mit klaren Wurzeln und vielen großen Marken, die auch über Jahre hinweg noch bestehen seit den Anfängen der Industrie. Das soll heute unser Thema werden und da werden wir gleich ein bisschen ausführlicher drüber reden. Genau, und da wir ja gerade eben schon über zum Beispiel Tales gesprochen hatten oder Final Fantasy, fangen wir auch gleich mal in dem Bereich an. Nämlich Spiele quasi, die schon, oder Spielereien, die schon sehr lange existieren, die es schon vielleicht zu den Anfängen der Videospielindustrie gab und die bis heute noch weiterhin erfolgreich sind und trotzdem aber noch alte Spielprinzipien quasi aufgreifen, die man wahrscheinlich heutzutage in einer modernen Reihe oder in einem neuen IP gar nicht mehr irgendwie erfolgreich umsetzen könnte. Gutes Beispiel, jetzt aus meiner Sicht, des westlichen Rollenspielers ist gerade Diablo 3. Fand ich eine super spannende Sache, dass Diablo 3 rausgekommen ist und wie es aufgenommen wurde. Es gab einen Riesenhype, ewig viele Leute haben dieses Spiel erwartet und allein schon, wenn man sich die Verkaufszahlen anguckt, könnte man fast behaupten, naja, im Normalfall müsste man davon ausgehen, dass viele Spieler, die jetzt Diablo 3 gekauft haben und die sehr gespannt darauf waren und es unbedingt haben wollten, vermutlich Diablo 2 nicht mehr gespielt haben. Da gab es ja auch diese sehr, sehr lustige und nette Sache mit dem Herren von Blizzard, der dann in einem offiziellen Forum gesagt hat, ein PR-Manager, ja, ich weiß gar nicht, ob ihr alle nicht vielleicht ein bisschen zu viel erwartet, vielleicht solltet ihr eure Erwartungen etwas runterschrauben. Das wurde natürlich sofort gleich dementiert, war ja auch ein riesen Debakel irgendwie von Seiten Blizzards. Und alle haben sofort gesagt, nein, nein, es ist gar kein Problem, ihr könnt alles Hohes erwarten, wir werden alle Erwartungen erfüllen, es wird ein super Spiel. Aber ich fand den Gedankengang, glaube ich, den der junge Mann hatte, schon gar nicht so verkehrt. Ich hatte auch das Gefühl, viele Leute hypen dieses Spiel, die gar keine Ahnung haben, was Diablo eigentlich ausmacht, weil sie Diablo 2 noch nie gespielt hatten. Natürlich gibt es immer mehr junge Spieler, Leute, die heutzutage 16, 17, 18 sind, die anfangen zu spielen, die haben natürlich nicht vor 10 Jahren Diablo 2 gespielt. Das heißt also, das sind Leute, die natürlich noch nicht damals diese Erfahrung gemacht haben und dies vielleicht auch nie nachgeholt haben. Das heißt, die wissen gar nicht, was sie bei Diablo 3 im Zweifelsfall erwartet. So ähnlich gilt es vielleicht ein bisschen für Skyrim, als das rauskam, war auch ewig gehypt. Total viele Leute wollten das unbedingt spielen. Sehr, sehr viele neue Fans, aber die wenigsten, glaube ich, hatten oder relativ viele hatten davor überhaupt einen anderen Teil der Elder Scrolls-Reihe gespielt. Ich meine, Oblivion war auch für die Xbox 360 und PS3, es war auch relativ erfolgreich. Trotzdem wage ich zu bezweifeln, dass wirklich alle, die Skyrim dringend haben wollten, auch Oblivion gespielt hatten oder vielleicht sogar eins der Vorgänger, Daggerfall, Morrowind und so weiter. Das ist also ein sehr interessanter Bereich. Spiele, die heutzutage sehr, sehr erfolgreich immer noch sind, die aber eine sehr, sehr lange Geschichte haben und die vor allem erfolgreich auch bei Leuten sind, die vielleicht die Vorgänger gar nicht gespielt haben, denen aber der Name etwas sagt. Ich meine, Diablo 2 verbindet heutzutage jeder mit Hack and Slay. Jeder weiß, was das Spielprinzip ungefähr ist. Das heißt aber nicht, dass jeder das auch gespielt hat. Und Diablo 3 war, glaube ich, ein Stück weit auch erfolgreich, weil alle wussten, das ist eine große Marke und alle waren gleich von Anfang an, wow, das wird total super, obwohl die gar nicht genau wussten vielleicht, ob sie es wirklich mögen würden, weil sie Diablo 2 gar nicht gespielt hatten. Im Bereich japanische Rollenspiele gibt es das ja natürlich so ähnlich, auch wenn Final Fantasy vielleicht eher ein schlechteres Beispiel ist, das ist einfach eine Reihe, die so lange schon quasi existiert, dass sich natürlich da allgemein schon auch Entwicklungen abzeichnen und natürlich schon Sachen verändert haben, auch schon früher, was jetzt das System des Spiels angeht, sodass man gar nicht mehr sagen kann, Final Fantasy 1 oder Final Fantasy 14 haben jetzt irgendwie viel gemeinsam, was natürlich bei Diablo 14 ein Online-Rollenspiel ist. Achso, okay, stimmt, aber dann Final Fantasy 13 haben so viel gemeinsam. Ich weiß nicht, wie ist denn das bei japanischen Rollenspielen? Bei westlichen Rollenspielen kann man schon ganz klar irgendwie so die Herkunft erkennen, finde ich. Gerade was Diablo oder auch Skyrim angeht, da merkt man schon die klassischen Wurzeln, die schon früher in der Reihe genau gleich waren, auch vor 10 Jahren, als es wesentlich kleiner war und die ganze Industrie noch wesentlich jünger und kleiner war. Ja, ich meine, wie du ja schon angesprochen hast, Final Fantasy ist da vielleicht ein bisschen schlechtes Beispiel, weil Final Fantasy eigentlich schon seit Teil 1 oder seit Teil 1 zu Teil 2 davon gelebt hat, dass es inkrementalen Wandel gab in der Reihe, immer kleineren Wandel, der mittlerweile beim 13. Teil dann doch ein bisschen größer geworden ist. Aber natürlich gibt es auch unter japanischen Rollenspielen relativ viele, die immer noch, sag ich mal, traditionellen Spielprinzipien folgen. Ich denke mal, das bekannteste Beispiel dafür ist Dragon Quest. Alle Jahre kommt Dragon Quest, alle Jahre stellen sich Millionen von Japanern an und kaufen Dragon Quest, ein Spiel, in dem es immer noch darum geht, einen namenlosen Helden zu spielen, der kein Wort sagt, der durch eine Welt stapft, die von Akira Toriyama gezeichnet ist, die das klassische rundenbasierte Kampfsystem hat. Und das Spiel besteht eigentlich fast nur aus Grinding und Leveling und trotzdem, es wird von Millionen Japanern geliebt, heute wie auch vor 20 Jahren. Und auch da sieht man, das ist, also denke ich auch, dass es das gleiche ist wie bei Diablo 3 oder bei Skyrim, dass eben auch, dass man bei der Reihe sieht, Dragon Quest ist einfach ein Name, den in Japan jeder kennt jeder Grundschüler, kennt dieses Spiel, obwohl er wahrscheinlich den ersten Teil selbst gar nicht gespielt hat. Aber trotzdem, die Faszination dieser Reihe macht es halt einfach irgendwie immer noch aus, dass Leute dieses Ding immer noch spielen. Andere Serien, die man da vielleicht noch nennen könnte, wären zum Beispiel, ich meine, Nintendo IPs. Super Mario verkauft sich immer noch wie warme Semmeln. Klassisches Jump'n'Run. Es hat sich natürlich jetzt in der 3D-Zeit natürlich gut in die 3D-Welt eingegliedert, aber letztendlich funktioniert ein Mario-Spiel oder ein Zelda-Spiel fast immer noch genauso wie früher auch. Und ich denke auch, die meisten heutigen Zelda-Spieler, die vielleicht Twilight Princess oder Skyward Sword gespielt haben, haben wahrscheinlich nie Link to the Past gespielt oder andere ältere Zelda-Teile. Also ich denke schon, dass es mittlerweile wirklich sehr viele Spiele reingibt, die allein nur durch den Namen schon ziemlich viel Publicity und ziemlich viel Hype erleben können. Ich bin da zum Beispiel auch relativ gespannt auf den kommenden Release vom neuen Tomb Raider, weil ich mir auch da vorstellen kann, dass das neue Tomb Raider von seiner Konzeption her vielen Spielern, Spielern gefallen könnte, die keine Ahnung haben, wie Tomb Raider 1, 2 und 3 waren. Ja, das stimmt auch. Also es ist allgemein recht spannende Sache, wie ich finde. Also gerade wenn man sich die moderne Industrie anguckt, ist das ja eigentlich so ein Widerspruch. Ich meine, es gibt jetzt zurzeit gerade aktuell in den News, und ich denke, meisten von euch werden das mitgekriegt haben, Resident Evil 6 ist draußen, empfängt nicht gerade die besten Kritiken und nicht gerade die besten Scores irgendwie bei den großen Reviewern. Viele wussten das von Anfang an schon. Es gab schon davor Stimmen, die laut gerufen haben, oh, das ist mittlerweile alles so actionlastig geworden. Ab dem vierten Teil wurde es alles immer noch blöder und weniger Survival und immer mehr Schießen und Action. Wir haben jetzt beide Resident Evil 6 noch nicht gespielt. Das heißt, wir können gar nicht aus eigener Erfahrung jetzt was zu Resident Evil 6 sagen. Ja, aber ich habe die Demo gespielt. Ach stimmt, du hast die Demo gespielt, du hast vollkommen recht. Aber trotzdem, so allgemein kann man ja sowieso zur Resident-Evil-Reihe sagen, oder auch allgemein für die Industrie, es stimmt schon, die meisten Spiele werden actionlastiger. Es tendiert so ein bisschen vielleicht ein bisschen Richtung Call of Duty auch. Klar, es gibt so große Spiele wie Mass Effect, wie Skyrim, die immer noch ihre 100, 120 Stunden verschlingen und sehr komplex sind, aber auch da merkt man, dass es immer mehr auf Action ausgelegt ist. Also ich meine, auch wenn ein Skyrim, also ein Elder Scrolls, schon immer eine Ego-Perspektive hat und aus der gekämpft wurde, ist es trotzdem wesentlich actionlastiger. Auch ein Mass Effect 3 ist wesentlich actionlastiger als noch der erste Teil. Es gibt wesentlich mehr um Schießen, um sehr schnelle Reaktionen. Shooter sind allgemein sehr, sehr erfolgreich, gerade auch Multiplayer-Shooter. Das heißt also, die ganze Industrie wird immer schneller und es ist sehr interessant dabei zu sehen, dass neue IPs immer mehr auf Hektik, auf bunt, auf schnell, auf Kurzlebigkeit setzen, so ungefähr. Und vor allem auf Kurzweiligkeit, aber es trotzdem immer noch große Genre und auch Videospiel-Medium-Giganten gibt, wie Diablo, wie Final Fantasy oder auch zum Beispiel Dragon Quest, die auch nach wie vor mit einer sehr alten Formel in der modernen Videospielindustrie immer noch sehr gut funktionieren. Deswegen ist es, finde ich, relativ interessant zu beobachten, wie diese Spiele auch noch immer einen Einfluss halt auf den Rest des Mediums haben. Allgemein, wie wir es vorhin angesprochen haben, ich glaube, es gibt derzeit sowieso wieder so einen Retro-Boom. Das ist jetzt ja irgendwie kein Geheimnis, was ich hier verrate. Den meisten wird es bewusst sein. Gerade die Indie-Spiele, die sich natürlich logischerweise auch dem Retro-Charme bedienen, weil es relativ einfach umzusetzen ist, einen 2D-Plattformer zu machen, im Gegensatz zu einem Shooter mit High-End-Grafik, bedienen sich natürlich viele Indie-Entwickler dieser Möglichkeit, sich auf alte Wurzeln zu beziehen und trotzdem damit viele Leute zu erreichen. Und ich denke, dadurch gerade gibt es auch wieder einen sehr großen Aufwind. Ich meine, so Spiele wie Braid, wie Trine, diese ganzen großen Indie-Spiele oder auch Minecraft, alle relativ einfach, alle eher klassische in ihrem Spielprinzipien, gerade Plattformer haben zurzeit wieder einen riesen Aufwind. Alles Sachen, die es am Anfang der Videospielindustrie, am Anfang des Mediums quasi gab, so in den Zeiten eines NES, da waren Plattformer quasi das A und O, das war so die weit verbreitetste Genre neben Beat'em-ups. Und das kommt so langsam wieder zurück. Also vielleicht sind wir mittlerweile an einem Punkt angelangt, in der die Industrie sich ein bisschen wieder auf ihre Wurzeln besinnt, wo es auch vielleicht den Leuten Spaß macht, gerade jüngeren Leuten, die zum Beispiel noch nie irgendwie mit einem NES vor einem Fernseher gesessen haben, derartige Spiele irgendwie zu erfahren und zu spielen, mit denen halt Leute wie du und ich vielleicht aufgewachsen sind. Ja, ich glaube einfach, ich meine, ist ja kein Geheimnis, dass in den Anfängen, aber selbst während der Super Nintendo-Ära das Videospielen einfach ein Nischenhobby war, in dem Sinne. Ja. Das heißt, natürlich heutzutage mit Vercasualisierung, mit der Wii, erreicht man viel mehr Spieler, die vielleicht erst seit, selbst erwachsene Spieler, die erst seit wenigen Jahren vielleicht das Videospielmedium für sich entdeckt haben. Und ich denke auch, dass man wirklich diesen Trend sieht, dass man wieder gerne auch ältere Spiele spielt. Ich meine, bestes Beispiel auf den Konsolen momentan, wie viele HD-Collections von vergangenen Spielen gibt es momentan? Ja, also, allerdings. eigentlich jeden Monat oder jede Woche wird irgendein neues Spiel angekündigt, das entweder neu, völlig neu geremaked wird oder einfach geportet wird für eine andere Konsole. Ich will gar nicht wissen, auf wie vielen Konsolen Final Fantasy 1 mittlerweile erschienen ist. Ich glaube, es gibt es mittlerweile für Android-Phones, fürs iPhone, für die PSP, für die Vita, für den 3DS, DS, wahrscheinlich für alles. Natürlich bedienen die Konsolenhersteller auch den Markt. Meine PS1 Classics sind genauso gefragt momentan wie die alten Super Nintendo Titel auf der Virtual Console. Und ich denke eben schon, dass viele Spieler von heute, die vielleicht sich auch vielleicht ein bisschen vielleicht an den heutigen Spielen satt gesehen haben, sich jetzt vielleicht mal überlegen, mal zurückgucken und schauen, was war denn die Faszination Videospiele früher? Und ich selbst finde das ehrlich gesagt ziemlich cool, weil auch ich mittlerweile wahrscheinlich in einem Alter bin, wo ich auch immer wieder sage, irgendwie vermisse ich schon so ein bisschen diesen Charme der alten Spiele, 2D-Grafik, MIDI-Musik, höre ja auch selbst gerne immer noch super gerne MIDI-Musik, ohne aber vielleicht dann auch wirklich immer sagen zu wollen, dass früher alles besser war. Also ich glaube, das hat auch was mit verzerrter Perzeption zu tun. Natürlich sind die Spiele, die man als kleines Kind gespielt hat, mit denen man mit bestimmten Genres überhaupt erst warm geworden ist, beziehungsweise die Spiele, mit denen man das Videospielmedium für sich entdeckt hat, dass die natürlich einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen drin haben. Also können die neuesten Spiele gar nicht rankommen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt man unbedingt sagen müsste, dass die heutigen Spiele sehr viel schlechter sind als die von früher. Ja, das ist auch mal so ein Symptom von einer gewissen Generation irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich glaube, dafür ist einfach das Medium noch nicht alt genug, dass wir wirklich Leute haben könnten hier, die halt sagen, ich habe vor 40 Jahren gespielt und da war wirklich alles besser. Das ist natürlich auch quasi ein bisschen der Vorteil. Leute wie du und ich meine, ich bin jetzt auch gerade mal 26, ich bin trotzdem mit Videospielen aufgewachsen. Natürlich habe ich jetzt irgendwie so die Ära verpasst, Anfang der 80er, Mitte der 80er, wo es losging mit dem Nintendo zum Beispiel, dem Super Nintendo und sowas, auch wenn ich diese Spiele natürlich im Nachhinein viele von denen noch gespielt habe dann. Aber trotzdem glaube ich, gibt es einfach niemanden, der wirklich alt und engstirnig genug ist, um das wirklich zu sagen. Heute sagen das, glaube ich, relativ viele, früher war alles besser, aus einem, weiß ich auch nicht, aus dem Gefühl heraus, dass man sich dann einfach damit, ein bisschen cooler als der Rest darstellt. Trotzdem ist es ja interessant irgendwie, dass es ja, wie du schon gesagt hast, dass es, glaube ich, auch genug Leute gibt, die sich halt entweder darauf zurückbesinnen oder auch genug junge Spieler vielleicht, die sagen, hey, ich habe da einfach auch eine ganze Generation verpasst. So. Also ich auch gerade, wenn man gerade nicht viel zu spielen hat, für die meisten modernen Konsolen, wie du es gerade schon gesagt hast, gibt es sowas wie eine virtuelle Konsole, es gibt sowas wie die Arcade oder die Indie-Spiele oder sowas, die entweder Spielprinzipien von früher wieder für heutzutage funktionierende Konsolen verfügbar machen oder gleich ganze Klassiker, also richtig die originalen Spiele auf moderne Konsolen wiederbringen, sodass man ohne Probleme die Möglichkeit hat, sowas nachzuholen, ohne dass man sich jetzt ein eigenes Nintendo oder so kaufen müsste. So dass es natürlich heutzutage auch sehr bequem geworden ist, aber dass es, glaube ich, vielleicht auch einfach Leute gibt, die sich einfach mal angucken wollen, wo fing denn so ein Genre an? Wo sind denn diese Wurzeln von den Spielen, die ich heutzutage spiele und liebe vielleicht auch? Das ist ja auch etwas, was irgendwie damit zu tun hat, dass man eine gewisse Leidenschaft für etwas entwickelt. Das ist ja bei Filmen auch nicht anders. Wenn man anfängt, moderne Filme zu mögen und sich ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt, dann landet man zwangsläufig irgendwann mal in der Videothek oder bei Amazon oder sowas und guckt sich einfach mal nach älteren Filmen um und sieht dann, keine Ahnung, wenn es so ein Remake ist wie The Departed oder sowas oder andere Remakes, die es heutzutage immer wieder gibt, dass die einen auf ältere Filme aufmerksam machen, die das Original sind, und schon sitzt man da und guckt sich mal einen Schwarz-Weiß-Klassiker an. So ähnlich, glaube ich, kann das mit Videospielen auch funktionieren. Und das trägt, glaube ich, auch wieder zum Erwachsenwerden des Mediums ein Stück weit bei. Wenn sich die jüngere Generation mit dem beschäftigt, was die ältere Generation gespielt hat und auch darüber hinaus über die normale Unterhaltung an Videospielen in dem Sinne interessiert ist, dass sie quasi auch sehen wollen, wie man früher gespielt hat. Natürlich, diese Kurzweil und dieses Spielen wollen steht natürlich immer noch im Vordergrund, aber trotzdem, glaube ich, schult es auch ein Stück weit irgendwie ein Bewusstsein dafür. Von daher finde ich das an sich total schön und spannend, wobei ich auch selbst sagen muss, für mich persönlich, als ich letztens mal wieder so ein, zwei Spiele von früher rausgekramt habe, habe ich auch recht schnell festgestellt, zum einen liegt es natürlich schon auch daran, dass ich diese Spiele schon mal gespielt habe, dass ich nicht mehr die Riesenmotivation habe, die nochmal durchzuspielen. Aber wenn ich dann erstmal anfange zu spielen, gibt es auch genug Spiele, bei denen ich denke, heutzutage hätte ich echt nicht mehr die Geduld dafür. Und das ist echt relativ verrückt, weil ich doch das Gefühl habe, dass ich eher jemand bin, der sich in seinen Videospielgeschmäckern nicht groß geändert hat. Ich habe auch früher schon gern intensiv und große Rollenspiele gespielt, aber trotzdem erwische ich mich manchmal heute dabei, dass ich denke, ach, das ist alles so anstrengend. Man ist mittlerweile so verwöhnt, weißt du? Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin so ein bisschen Weiß ich auch nicht. Das verwöhnte Kind irgendwie, das halt mittlerweile so viele Komfortfunktionen gewohnt ist und so viele Dinge, die so einfach laufen irgendwie, das ist für mich schon irgendwie, dass ich das Gefühl habe, man verlangt zu viel von mir, wenn ich mich an so ein altes Spiel setzen soll, das ich früher auch gespielt habe und dass ich früher gerne Zeit investiert habe, das mir aber heute echt zu unbequem geworden ist. Also wenn es jetzt nicht um irgendwie was geht, worauf ich richtig Bock habe, sondern einfach nur nebenher mal wieder ausprobieren, wie so ein Spiel ist, stelle ich auch fest, ich bin ein Stück weit abgestumpft und faul geworden. Ja, man muss halt auch sagen, es gibt bestimmte Retro-Spiele, die besser gealtert sind als andere. Also ich muss auch sagen, als wir neulich Secret of Mana in der WG wieder gespielt haben, eines meiner absoluten Lieblingsspiele früher, vielleicht, glaube ich, es war mein erstes JRPG auf dem Super Nintendo, aber man muss halt schon aus der heutigen Sicht sagen, dass das Spiel, ganze Spiel immer pausieren muss, bis dann die Magier ihre Zaubersprüche ausgesucht haben, ist halt etwas, was wo du halt heutzutage sagen würdest, das ist so absolut nervig, dass der Typ, der halt nicht zaubern kann, die ganze Zeit nichts machen kann, während die anderen ihre Zauber auswählen. Also das hat man früher nie so mitbekommen oder wahrgenommen, dass es einen nervt. Aber heutzutage merkt man einfach, dass man heutzutage da viel besseren Komfort gewohnt. Das ist gleich mit RTS. Wenn ich die ersten Age of Empires wieder raushaue, eines meiner damaligen Lieblingsspiele, aber auch da fehlen so viele Sachen, die man mittlerweile gewohnt ist, wo man denkt, das muss doch einfach jetzt schneller funktionieren mit den Einheitenbau, mit dem Gruppieren und so weiter. Und ich muss auch sagen, ich bin nicht einer, der jetzt sagt, okay, wirklich, wenn ich Retro-Spiele spiele, dass ich immer noch alles so hinnehmen kann, wie ich es früher hingenommen habe. Zum Beispiel, ich war früher einer der größten Verfechter von traditionellen Kampfsystemen in JRPGs. Also das traditionelle Auswählen von einer Attacke, möglichst viel Zeit haben, um auszuwählen, was man machen möchte. Zufallskämpfe, ich kann diesen Scheiß nicht mehr sehen, muss ich halt einfach so sagen. Ich meine, wenn ich heutzutage ein JRPG spiele wie Lost Odyssey, das war, glaube ich, das letzte moderne JRPG, das Zufallskämpfe hatte, ich bin schier ausgeflippt von diesen Zufallskämpfen, von denen man nicht fliehen konnte. Und dieses Kampfsystem, was so langwierig war und irgendwann wirklich langweilig wurde, ich bin mittlerweile wirklich zum Action-Kampfsystem konvertiert. Und ich denke, ich könnte zwar schon mal wieder bestimmte ältere Spiele spielen, die ich früher gerne gespielt habe mit diesem Kampfsystem. Aber das würde ich dann wahrscheinlich wirklich nur noch aus dieser Retro-Lust machen und nicht mehr, weil mir das Spielsystem besonders gut gefällt. Also ich merke schon, dass ich da vielleicht auch mein Geschmack, was Spielmechanik angeht, dann vielleicht doch ein bisschen geändert hat teilweise. Also das ist, glaube ich, auch echt schwierig. Es ist echt an sich sehr interessant, das auch zu beobachten an einem selbst. Also ich habe dann auch, als wir da vorhin drüber kurz gesprochen haben, habe ich mir auch selbst Gedanken gemacht und halt festgestellt, dass es tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, so ist, dass ich da irgendwie unnachgiebiger geworden bin und dass ich gewisse Dinge einfach mittlerweile so standardmäßig erwarte, dass ich irgendwie gar nicht mehr damit kann, wenn es nicht vorhanden ist. Und ich habe das Gefühl, das ist eine Art von Faulheit. Ne? Die modernen Videospiele verwöhnen mich halt zu viel und deswegen bin ich zu faul, das umzusetzen. Aber dann habe ich dran gedacht, zum Beispiel Dark Souls ist ja ein ganz gutes Beispiel. Viele sagen ja, und deswegen ist Dark Souls ja ein Stück weit auch erfolgreich, das ist mal wieder so ein klassisches Spiel. Klar, es gibt bestimmt auch genug Leute, die das sagen, um halt einfach cool dazustehen und cool zu wirken. Ich kann aber schon verstehen, woher das kommt. Die Art und Weise, wie Dark Souls seine Belohnung und auch seine Bestrafung verwaltet, ist ein bisschen eher in Richtung eines klassischen alten Spiels. Wenn man jetzt aber mal wirklich ganz genau ist und mal wirklich Dark Souls mit einem alten Rollenspiel oder mit anderen klassischen Spielen vergleicht, dann hat das überhaupt nichts damit zu tun. Ja. Also nachdem ich das erste Mal das gespielt habe, habe ich festgestellt, klar, die Art und Weise, auf die es schwer ist und überhaupt, dass es sehr, sehr schwer ist und dass es sehr wenig vergibt, das erinnert mich schon an klassische Spiele, aber nicht, wie sie das umsetzen. Ich meine, in alten Spielen war es ja eigentlich eher die Schwierigkeit dadurch, dass es wirklich aus purem Trial and Error bestand. Entweder man hat halt gewonnen oder hat man halt nicht gewonnen. Ich meine, wir zwei haben jetzt in den letzten Monaten auch mal wieder Battletoads rausgekramt. Und dieses Spiel ist halt wirklich deswegen so schwer, weil es halt absolut unfair ist teilweise. Man muss halt wirklich an jeder Stelle mindestens einmal gescheitert sein, um zu wissen, wie man daran vorbeikommt. Also, es sei denn, man hat halt unglaublich viel Glück, aber das hat nichts damit zu tun, dass du das Gefühl hast, wenn du wirklich gut bist, schaffst du es in einem Mal durch, sondern du musst halt mal failen, damit du das irgendwie mal schaffen kannst. Und das ist, glaube ich, etwas, was in alten Spielen früher oft so war, dass die Schwierigkeit mehr oder weniger künstlich durch Trial-and-Error-Situationen erzeugt wurde und nicht durch Spielmechanik in dem Sinne. Richtig, und das ist halt so die Sache, die ich finde, unterscheidet Dark Souls ganz, ganz eindeutig und krass von klassischen Spielen. Ich würde nie behaupten, dass Dark Souls in irgendeiner Form mich von seinem Spielprinzip oder seiner Mechanik an alte Spiele erinnert, überhaupt nicht. Die Art und Weise, dass es überhaupt schwer ist und dass es einen bestraft, das ist schon etwas, das mich vielleicht irgendwie an alte Spiele erinnert, aber ansonsten ist das Spiel, finde ich, überhaupt gar nicht alt in dieser Art und Weise. Was relativ klassisch ist, und das wiederum finde ich ganz interessant, ist die Art und Weise, wie man das Spiel halt eben lernt. Natürlich, es ist in dem Sinne kein richtiger Trial and Error, aber trotzdem musst du dich in das Spiel einarbeiten. Es wird dir sehr wenig gesagt. Sehr viele Dinge musst du erst einfach einmal rausfinden. Und zum Beispiel bei Dark Souls hatte ich überhaupt gar kein Problem, mich da einzuarbeiten. Das hat mir sogar Spaß gemacht. Weswegen ich dann festgestellt habe, naja, so ganz einfach ist es doch nicht, diese Retro-Spiele. Das ist nicht nur dieses, das ist, ne, dass ich faul geworden bin. Es ist auch allgemein das Spiel an sich. Also, ich stelle fest, dass mir früher sehr wenige und einfache Dinge gereicht haben, um mich in ein Spiel reinzuziehen. Weil ich einfach nichts anderes gewohnt war. Vielleicht hatte ich damals auch mehr Fantasie und war noch nicht irgendwie so, weißt du, überschwemmt von Reizen, wie ich das heutzutage bin mit Fernsehen und Videospielen. Aber ich habe das Gefühl, früher war es für mich wesentlich leichter, in so einer Welt zu versinken und die faszinierend zu finden. Heutzutage braucht es da viel mehr für. Jetzt, wo ich in Skyrim gewohnt bin, ja, dass mir eine Welt gibt, die so realistisch wirkt in den Tagesabläufen, mit der Grafik, mit allem drum und dran oder in Dark Souls, das eine so dichte Atmosphäre erzeugt, da reicht mir so ein klassisches, altes Adventure oder so ein, oder ein Adventure ist vielleicht nicht unbedingt, aber ein klassisches, altes Rollenspiel reicht mir da oft gar nicht mehr richtig ran, habe ich das Gefühl. Ich brauche heutzutage mehr. Ich habe einen anderen Anspruch daran und brauche mehr, um mich reinziehen zu lassen. Ich glaube, das ist auch, ich meine, ich als begeisterter FIFA-Spieler muss halt auch dazu sagen, auch bei Sportspielen, ich meine, die alten FIFAs, reine Arcade-Kicker, einfach den Ball irgendwie fortpreschen und dann irgendwie aufs Tor schießen und fertig. Ich meine, die richtig begeisterten FIFA-Spieler, die erwarten von dem heutigen FIFA wirklich, dass FIFA wirklich den modernen, realen Fußball abbildet. Mit all seinen Facetten, mit Taktik, mit Verteidigen, mit Angreifen, mit Torwart-Animationen und so weiter. Also das ist nicht mehr so wie früher, dass du einfach irgendwelche 11-Pixel-Menschen dahinstellst, die sich dann gegenseitig den Ball rumschieben. Also mittlerweile ist, meiner Meinung nach, sind FIFA-Spiele oder auch PES sind mittlerweile so komplexe Spiele geworden, weil man auch ganz andere Erwartungen auch an diese Spiele hat. Also früher hatte man einfach nicht die Möglichkeit, eine richtig schöne Simulation zu machen. Aber heutzutage, so ein Arcade-Kicker gibt's eigentlich gar nicht mehr hier auf heutigen Konsolen. Also die interessiert richtig, auch keinen mehr richtig. Also ich meine, ja. FIFA war ja lange Zeit verpönt, auch immer noch in Anfang der 2000er Jahre, dass es zu sehr arkadisch ist. Aber seit 3-4 Jahren ist es absolut Fußballsimulation und seitdem sind eigentlich nur noch Simulationen auf dem Markt. Und Arcade-Fußballspiele findet man höchstens noch auf der Wii. Aber sonst, also die Bedürfnisse von haben sich da einfach geändert. Und ich könnte mir auch gar nicht vorstellen. Ich meine, ich hab FIFA 99 gespielt wie ein Verrückter. Ich könnte FIFA 99 nie mehr spielen. Dieses Spiel ist abartig schlecht gemessen an heutigen Standards. Und klar, ich bin jetzt auch keiner, der sagt, okay, bessere Grafik und bessere Technik und so weiter, machen die heutigen Spiele einfach besser. Aber, sie geben uns einfach Möglichkeiten, die wir früher einfach dadurch, dass wir einfach wussten, dass diese Möglichkeiten nicht gegeben sind, beziehungsweise nicht realisierbar sind, dass wir uns damit abgefunden haben, dass wir einfach ein sehr stark verzerrtes Bild der Realität bei Simulationen jetzt zum Beispiel spielen. Also das hat uns gar nicht gestört, weil wir wussten, es geht nicht besser. Heutzutage weißt du, es geht besser, es muss besser gehen. Ich gebe mich nicht mit weniger zufrieden. Also ja, das ist schon ein interessanter und guter Punkt, auf jeden Fall. Früher hat man diese Dinge nicht vermisst, weil man gar nicht wusste, dass sie existieren in dem Sinne. Man hat es noch nie erfahren, wie es wäre, wenn es mal richtig wäre. Natürlich hat man sich so irgendwie gewünscht, dass es irgendwann so wird, aber keiner hat sich gedacht auf der Summe in den Händen, oh, ich möchte jetzt eine richtige Fußballsimulation mit richtiger Ballphysik und so weiter. Also ja. Für uns geht halt einfach nicht. Das stimmt schon, ja. Aber deswegen ist es wieder interessant, dass es halt Dinge gibt, die, jetzt kommen wir wieder quasi zu dem, was wir ganz am Anfang angesprochen hatten, diese klassischen Spiele, die heutzutage noch überleben, dass es immer noch Spiele gibt, deren Spielprinzipien ihnen es auch heute noch erlauben, erfolgreich zu sein. Und klar, Diablo 3 zum Beispiel jetzt, hat das Einzige, was Diablo 3 halt erfolgreich macht, ist diese Suchtspirale. Diablo 3 ist ein Hack and Slay. Du klickst Monster so lange an, bis sie umfallen. Das ist jetzt grundlegend von der Spielmechanik nicht so spannend, dass man sagen würde, wow, allein deswegen spiele ich dieses Spiel, weil mir das so viel Spaß macht. Was Spaß macht, ist dieses klassische Prinzip, diese klassische Hatz nach besserer Gear, nach mehr Klamotten, nach schickeren Klamotten, die immer geilere Sachen können. Das ist diese Suchtspirale von Loot quasi. Und ja, Loot hat schon halt immer funktioniert. Also wird auch immer funktionieren. Loot wird auch immer funktionieren, genau. Also das ist halt eine ganz andere Art und Weise. Es funktioniert auf so einer rudimentären Ebene, die einfach uns nur anspricht, das ist glänzend, das möchte ich haben. ja, je bunter, desto Kauf. Das ist quasi auch heutzutage noch funktioniert, weil das, was es letztendlich ausmacht, etwas so Universales ist, dass man das letztendlich jetzt nicht irgendwie auf Spielmechanik quasi nur reduzieren und beschränken kann. Vielleicht funktionieren auch deswegen gewisse alte Spiele einfach heutzutage immer noch, entweder weil sie damals ein Stück weit ihrer Zeit voraus waren, und ich würde fast behaupten, das könnte man ein Stück weit für Elder Scrolls Titel behaupten, denn letztendlich sind ein Elder Scrolls Teil, wie zum Beispiel Skyrim, ist mit seiner Ego-Perspektive und der Art und Weise, wie man kämpft, ein halbwegs modernes Spiel, obwohl dieses Prinzip schon im ersten Elder Scrolls genauso vertreten war. Auch damals hattest du schon aus der Ego-Perspektive dein Schwert bei dir, mit dem du halt Monster kaputt geklickt hast. Das heißt also, das war damals nicht unbedingt seiner Zeit voraus, aber das Spielprinzip, was sie damals eingeführt haben, funktioniert heutzutage immer noch gut, sodass sie sich gar nicht erst ändern müssen. Aber Mario zum Beispiel ist wieder ein interessantes Beispiel für altes Spielprinzip, Plattformer, das man einfach gut portiert hat. Ich meine, es gibt auch so, sagen wir jetzt mal, Leichen, die am Wegesrand liegen, wie zum Beispiel Sonic. Man kann nicht behaupten, dass Sonic wirklich tot wäre, weil Sonic, es gibt immer noch jedes Jahr ein neues Sonic-Spiel. Das will nur keine Sau mehr spielen, weil es nicht mehr richtig funktioniert. 3D Mario, das erste auf dem N64, hat gleich von Anfang an perfekt funktioniert. Also es war natürlich einfach gut portiert. So. Mario in 3D funktioniert heutzutage immer noch so schön wie früher. Wobei an sich Plattformer, würde ich jetzt behaupten, nicht mehr unbedingt ein modernes Genre sind. Und trotzdem gibt es noch genug Leute, die das spielen. Was natürlich auch wieder den Weg öffnet für so Retro-Spiele wie zum Beispiel Braid oder Trine, die vom Prinzip her auch 2D-Plattformer sind. So ganz ausgestorben ist das Genre ja nicht. Weiß ich nicht genau. Also was ich immer noch nicht ganz benennen kann, ist, warum wir zurzeit wieder so ein Retro-Ding haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein Stück weit daran liegt, dass wir in der Hochphase beziehungsweise der über die Hochphase hinaus sind, was das Medium Videospiele angeht. Also wir haben die letzten Jahre gesehen, wie es immer mehr Casual-Spieler gab. Wir haben aber auch die letzten Jahre gesehen, wie es immer mehr Hardcore-Spieler gab. Das ganze Medium und die einzelnen Genres sind einfach enorm gewachsen. Heutzutage ist es was relativ Normales, zumindest wenn wir jetzt irgendwie in einem Alter zwischen 10 und 35 sind, Videospiele zu konsumieren, dass wir, glaube ich, mittlerweile auf so eine Art Spitze angekommen sind. So, also wir haben den Markt ein Stück weit gesättigt. Jetzt spielen mittlerweile so viele Leute, dass wir quasi fast alle Leute haben. Also dieses Medium-Videospiel hat so ein Stück weit seine Spitze erreicht und danach stellt sich ja immer so eine gewisse Ernüchterung ein. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade einfach so eine Zeit ist, wo man sich genau deswegen auf die Wurzeln der Videospiele wieder ein Stück weit zurückbesinnt. Dass Retro jetzt wieder in und cool ist und Spaß macht, weil es genug Leute gibt, die das noch nie so konsumiert haben in der Art und Weise. Und weil vor allem einfach auch ein Stück weit Stagnation herrscht. Also vieles heutzutage wird, das haben wir vorhin auch schon gesagt, actionlastiger, actionmäßiger, bunter. Vieles wird mehr in Richtung Call of Duty und weniger in Richtung tiefgehende Spielerfahrung. Wir sind immer mehr beim Popcorn-Kino mit solchen Spielen wie Uncharted oder vielleicht auch Mass Effect. Das heißt also, wir sind immer mehr bei einem gewissen Einheitsbrei, ohne das jetzt abwertend zu sagen, weil es gibt immer noch klasse Spiele da draußen und sowas wie Uncharted und Mass Effect 3 sind immer noch tolle Spiele, die man jetzt nicht dadurch irgendwie negieren sollte. Aber trotzdem sind wir dabei angelangt, dass wir quasi eine breite Masse an Spielen haben, die aber sich eher in Details als im richtig Groben unterscheiden. Und vielleicht ist es gerade dann mal spannend, einen Ausflug in etwas zu machen, das so nichts mit dem zu tun hat, was wir heutzutage als modernes Spiel bezeichnen irgendwie. Vielleicht macht es deswegen gerade jetzt Spaß, weil auch die Grafik ein Stück weit stagniert, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben. Ja, ich denke, das liegt halt auch daran, dass mittlerweile, ich meine, wir sind jetzt ja momentan am Ende einer Konsolengeneration auch mal wieder. Und ich muss auch sagen, momentan, weiß nicht, so viele interessante Spiele kommen jetzt auch Ende des Jahres irgendwie gar nicht raus. Und die Entwicklungszeiten, vor allem von japanischen Spielen, dauert auch immer länger, sodass es immer mehr, vor allem für Fans von japanischen Spielen, immer längere Leerlaufzeiten gibt. Sodass ich mir wirklich vorstellen kann, vor allem, also die PlayStation 2-Ära ist ja bei den japanischen Rollenspielen zum Beispiel sehr beliebt, dass damals in dieser Ära so viele verschiedene JRPGs rausgekommen sind, dass man die niemals alle hatte spielen können. Also ich glaube, ich habe nicht mal einen Bruchteil vielleicht von den JRPGs aus der PS2-Ära geschafft. Und obwohl das mehr oder weniger die Hochzeit meiner damaligen Spieleleidenschaft war, mehr oder weniger, aber es waren einfach so viele japanische Rollenspiele damals auf der PS2 und auch die möchte ich irgendwann auf jeden Fall noch nachholen. Also genauso wie Super Nintendo. Ich muss zu meinem Bedauern zugeben, dass ich Terranigma noch nicht gespielt habe. Als eine der riesigen, großen Serien der Super Nintendo-Ära, aber die hatte ich damals einfach nicht. Also das Spiel hatte ich damals nicht für den Super Nintendo und bin auch damals nie dazu gekommen, es wieder zu spielen. Dass man natürlich, da man weiß, welche, also dass es bestimmte Spiele gibt, die einfach mittlerweile in einem Alter sind, wo man sie wirklich so als, nicht nur als Perlen, sondern wirklich als alte Diamanten irgendwie so bewirbt. Also wenn man im Spielekreisen diskutiert, dann wird immer wieder auch, wenn man über alte Spiele diskutiert, über richtig, richtig gute alte Spiele gesprochen, die niemand verpassen sollte, die jeder nachholen sollte, die irgendwie Fans von einer Reihe sind. Und ich denke, dass auch dieser Umgang, also zum Beispiel ich mit meinem Cousin, ich sage auch ihm auch immer wieder, ach, dir gefällt Resident Evil 5, probier mal Resident Evil 1. Ich fand Resident Evil 1 viel besser als 5. Vielleicht gefällt es dir auch. Einfach, also dass die Spiele von früher vielleicht nicht mal aus einer, ja, nicht mal aus einer, aus einem Gefühl der Überlegenheit oder Elite das sagen, sondern weil sie wirklich das Gefühl haben, du solltest das wirklich mal probieren und dass sie dann so dem ganzen Spiel natürlich, ich will jetzt nicht sagen Mystifizierung oder so, aber dass sie das Ganze dann doch vielleicht auf eine andere Stufe heben, wo jeder sagt, oh, ich habe von vielen gehört, dass früher war das Spiel, vielleicht sollte ich mir das doch auch mal anschauen, wenn ich wirklich dieses Genre mag. Also das stimmt schon. Ja, also ich meine, was natürlich schön ist bei so einem schnelllebigen Medium wie dem Videospiel, ist natürlich auch das Schöne, wir haben eine sehr große Entwicklung in sehr kurzer Zeit mitgemacht. So. Also auch heutzutage, du musst maximal bis in die frühen 80er zurückgehen eigentlich, um wirklich so die Urväter zu spielen, aber im Normalfall reichen schon fast die 90er, um große Klassiker zu spielen, gerade was PS1 und PS2 angeht. Das heißt, du kannst die Geschichte von deiner Reihe oder von Spielen, die du heutzutage spielst, mit ihren Vorgängern und Inspirationen super einfach und schön nachvollziehen. Klar, das stimmt schon. Also es ist jetzt ja irgendwie so, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, so ein 8mm Filmprojektor irgendwie bei deinem Opa aus dem Dachboden kraxeln musst, um dir dann irgendwie das Original von Metropolis anzugucken oder so ein Kram. Müsstest du natürlich heutzutage auch nicht mehr. Im Zeitalter des Internets jetzt, was Filme angeht, aber gerade bei Spielen ist es halt so schön einfach, sowas nachzuvollziehen. Von daher hast du vielleicht einfach wirklich recht so. Also stimmt schon, ich meine, ich erwische mich auch dabei, wie ich immer wieder alte klassische Spiele empfehle, irgendwie, die ich selbst seit 10 Jahren nicht mehr gespielt habe, aber an die ich einfach noch so schöne Erinnerungen habe, dass ich immer noch irgendwie sage, hey, wenn du das noch nie gespielt hast, setz dich hin und spiel das irgendwann mal. Das stimmt natürlich schon, ja. Wir kommen langsam, glaube ich, auch ein bisschen ans Ende. Wir diskutieren schon so relativ lange darüber. Es ist echt ein super schönes und extrem riesiges Thema. Ich glaube auch, wir haben viele Dinge nur angeschnitten und manche Dinge vielleicht gar nicht angesprochen, die erwähnenswert gewesen wären bei dem Thema. Und wie man, glaube ich, auch gemerkt hat, war das etwas, das uns beiden persönlich recht nahe liegt einfach. Falls ihr also irgendeiner Form Meinung dazu habt oder euch auch irgendwie in die Richtung äußern möchtet und wenn es einfach nur ein einfacher Kommentar ist oder vielleicht eine Verbesserung, falls wir irgendwas falsch gemacht haben, dann meldet euch wie immer sehr, sehr gerne bei uns. Wir freuen uns über alles. Und gerade das Thema, glaube ich, etwas, wozu fast jeder Spieler irgendwas zu sagen hat. Und ich denke, damit schließen wir es dann erstmal ab. Vielleicht kommen wir da irgendwann später nochmal drauf zurück. Würde ich sagen, dann machen wir jetzt weiter zum Abschluss mit unseren wunderschönen Tasties. Was sagst du dazu? Ja, soll ich diesmal meinen Tasty zuerst vorstellen? Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gemacht. Okay. Da ich ja momentan in Belgien bin, zwar krank, aber das hält mich nicht davon ab, auf meinen Handhelds Spiele zu spielen. Ich spiele momentan ein Spiel, das nennt sich E7. Die E-Reihe ist eine japanische Rollenspielreihe, die vielleicht nicht jedermann bekannt ist. Mittlerweile schon 7 Teile. 7. Teil ist für den PSP auch in Amerika erschienen. Ich glaube auch in Europa über den PSN Store erhältlich. Es ist ein relativ klassisches Rollenspiel in dem Sinne, dass man einen Helden steuert, eine kleine Party und die dortige Welt retten muss, mehr oder weniger. Die Story ist nichts Besonderes, aber das Kampfsystem ist ziemlich spaßig. Also es ist ein Action-Kampfsystem ohne separaten Kampfbildschirm. Man steuert eine Figur in einer Party von 3 Leuten. Man kann im Kampf zwischen den einzelnen Charakteren switchen, die verschiedene Waffen, verschiedene Moves und verschiedene Stärken und Schwächen haben. Ziemlich viel Loot, was natürlich die Sammler freuen wird. Das Kampfsystem ist extrem schnell, sehr viele Kombos, sehr viele Spezialattacken. Es gibt keine Blocktaste, sondern nur eine Ausweichtaste. Die Blocktaste bräuchte man auch gar nicht, weil das Spiel so schnell ist, dass man wirklich nur über Ausweichen und Angreifen überleben kann, was auch ziemlich Spaß macht. Und besonders die Bosskämpfe sind ziemlich cool. Sehr viele verschiedene Angriffsmuster, dauern meistens tatsächlich auch sehr lange und sind auch gar nicht so einfach. Also ich habe mit manchen auch schon so meine Probleme gehabt und hat auf jeden Fall super Spaß damit. Und was E-Fans vielleicht auch schon kennen, die E-Reihe ist bekannt für ziemlich gute Soundtracks. Es sind ziemlich viele Instrumental Progressive Metal Tracks dabei, die ich unglaublich gerne habe. Der Sound von E7 ist sehr gut, nicht so gut wie der vom dritten Teil, Ovind Felgana, meiner Meinung nach einer der besten JRPG-Soundtracks, die auf Progressive Metal basieren. Sollte es jeder mal anhören. Aber auf jeden Fall wieder sehr viele gute, schöne eingängige Melodien dabei und ja, jeder, der eine PSP hat und japanische Rollenspiele mag, dem kann ich das Spiel gänzlich empfehlen. Ja, es ist echt ganz lustig, ne, wo wir heute schon irgendwie bei so Retro und mal wieder Spiele, die man lange irgendwie mal spielen wollte, aber nicht spielen konnte, waren so, passt sich natürlich das heute gerade sehr gut. Wie man nachher hören wird, passt es bei meinem auch sehr gut. Ja, ich muss sagen, mir sagt der Name auf jeden Fall, ich habe den Namen schon mal irgendwo gesehen. Als erst muss ich... Es ist nicht unglaublich groß bekannt. Also, ich habe nur einfach, bei Steam, glaube ich, gibt's auch eins von denen. Irgendeins. Die gibt's auch für den PC, ja, es gibt ein paar Teile auch für den PC, weil Falcom einer der wenigen japanischen Entwickler ist, die auch für den PC entwickeln. Also da gibt's noch die Legend of the Heroes Reihe, die erscheint, glaube ich, fast nur für den PC, als eine der wenigen JRPG-Serien. Okay, also ich hab's auf jeden Fall nur den Namen schon mal gesehen. Ich habe am Anfang kurz gelacht, weil es mich kurz an East 17 erinnert hat, eine ganz fantastische Boyband aus den 90ern. Ich schließe mich mal vorbehaltlos an. Wenn Joe sagt, es ist gut, dann ist es wahrscheinlich gut. Mich persönlich würde es nicht interessieren, aber das wissen wir ja eh alle schon, von daher brauche ich das auch gar nicht mehr erwähnen. Guckt es euch einfach mal an, kann bestimmt nicht schaden. Mein Tasty schlägt so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, auch wenn wahrscheinlich das bei mir sich eher um einen etwas größeren Klassiker noch handelt, denn vor einiger Zeit ist endlich eine Mod erschienen, auf die ich schon seit Ewigkeiten warte, und zwar eine Mod, die nennt sich Black Mesa. Und das ist letztendlich nichts anderes als das Original Half-Life 1 im neuen Gewand der Source Engine. Das heißt also ein neu aufgelegtes Half-Life 1 in moderner Grafik. In zumindest wesentlich modernerer Grafik als Half-Life 1 noch als es bei Half-Life 1 noch der Fall war. Das Ganze ist umsonst, es ist tatsächlich eine Mod. Das Einzige, was ihr braucht, ist die Source Base. Die lässt sich über Steam umsonst runterladen, ist einfach nur so ein kleines Paket von ein paar Gigabyte, was quasi einfach nur die Source Engine in ihren Grundfassaden ist, wie gesagt, umsonst komplett, die Mod ist auch umsonst, und dann könnt ihr zwar noch nicht den kompletten Teil von Half-Life 1, aber einen großen Teil von Half-Life 1 schon spielen, die restlichen Teile sind bereits in Entwicklung, und für alle, die vielleicht Half-Life 1 damals verpasst haben, und ich glaube, es sind gar nicht mal so wenige, wie zum Beispiel du, kann ich nur nahelegen, holt euch das Spiel Black Mesa. Es ist echt fantastisch. Es ist wirklich wie das Original mit so ein paar kleinen netten Anspielungen. Es ist super gut umgesetzt, sehr, sehr schön gemacht, wie sie das auf der Seite beschrieben haben. Sie haben ewig viele neue Objekte eingeführt, sehr, sehr viel irgendwie an den Texturen gearbeitet, sodass es wirklich einfach komplett aussieht wie das Original, aber mit modernem Grafikgewand. Ich bin absolut begeistert. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe es jetzt schon durchgespielt und kann es wirklich nur jedem nahelegen. Gerade wenn ihr so ein fantastisches Spiel wie Half-Life 1 komplett umsonst kriegt in moderner Grafik, kann man eigentlich fast nicht meckern und nein sagen. Guckt euch das alle an. Es gibt einen Link wie immer in der Beschreibung. Black Mesa ist das Ganze ganz fantastisch. Ja, Half-Life ist ja auch so ein Name, wo jeder Shooter-Fan sagt, jeder Ego-Shooter-Fan muss Half-Life 1 gespielt haben. Da ich halt kein Ego-Shooter-Fan bin, natürlich fühle ich mich nicht so angesprochen, aber trotzdem vielleicht kostenlos kann man ja mal Half-Life 1 mal ausprobieren. Ich würde sogar behaupten, nicht nur jeder Shooter-Fan sollte das gespielt haben, sondern allgemein jeder Fan von irgendeiner Art von Action-Spielen. Half-Life 1 war so definierend damals für nicht nur Ego-Shooter, sondern allgemein ein Stück weit wie Videospiele, die Art und Weise, wie die Story erzählt wurde, dass die Story überhaupt im Vordergrund stand, wie das Ganze umgesetzt wurde letztendlich, die Art und Weise, wie man die Story einbindet in so ein Spiel, war damals schon, glaube ich, sehr, sehr maßgeblich. Und es ist wirklich ein Klassiker, der auch ein Stück weit gut gealtert ist. Man muss es wirklich irgendwie, klar, es gibt sowas wie Health Packs, es gibt keine selbstregenerierende Lebensenergie und solche Sachen, es gibt kein Deckungssystem, es ist relativ straightforward, so waren Spiele damals halt einfach, aber es ist wirklich immer noch heutzutage definitiv die Zeit wert, die man investieren muss, um es zu spielen. Wunderbar, dann sind wir damit auch wieder diese Woche am Ende angelangt. Es gilt das gleiche wie immer, uncommontaste@gmail.com, da erreicht ihr uns per E-Mail, ansonsten gerne über Kommentarfunktionen bei Facebook und auf unserer Seite uncommontaste.de. Wir freuen uns über alle Einsendungen und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder, dann bin ich vermutlich endlich richtig krank und Joe ist wieder gesund, sodass wir dann einfach mal die Plätze tauschen können. Dann dürft ihr meine kränkelnde Stimme hören und Joe ist dann wieder energievoll und freudig wie eh und je. Und topfit hoffentlich. Ja, krank sein ist echt kacke. Krank sein war schon. Aber auch von mir, Kommentare sind erwünscht. Wenn ihr was zu sagen habt oder Kritik loswerden wollt, einfach loswerden. Wir kommen damit schon klar. Ja, das sowieso auf jeden Fall. Also, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei uncommontaste. Dann nächstes Mal die 5. Folge. Und bis dahin bleibt jetzt hoffentlich gewogen und gesund in dieser doch sehr krankheitsintensiven Jahreszeit. Genau. Bis nächste Woche. In den nächsten 2 Wochen. Genau, bis nächsten 2 Wochen. So schnell wollen wir dann doch jetzt nicht hier daran gewöhnen. Und Grüße an Fabi. Ah, oh, jetzt hätte ich jetzt was vergessen. Fabi, Dicker, nur für dich. Grüße.